Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. Ja, Freunde, ein bisschen verspätet, aber dennoch ganz herzlich willkommen bei Domian beim 1 Live Talk Radio. Offene Sendung heute Nacht für alle eure Themen. 0130 2911, die Telefonnummer und die Faxnummer 0130 1151 22. Und die E-Mail-Adresse, die sage ich euch auch noch, das ist 1live@wdr.de. Erste Anruferin heute Nacht, das ist die Sonja und die ist 20 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Sonja. Ich habe meinen Freund mit einem anderen Mann im Bett erwischt. Deinen Freund mit einem anderen Mann? Ja. Erzähl mal, wie es zu der Entdeckung kam. Ja, ich kam von der Arbeit ein bisschen früher als sonst. Ich bin eine Kellnerin in einem Nachtclub. Mhm. Ja, als ich dann nach Hause kam und ins Schlafzimmer ging, habe ich dann gesehen, dass er mit einem anderen Mann im Bett lag. Lebst du mit deinem Freund zusammen in einer Wohnung? In einer Wohnung, ja. Mhm. Ja, und auf jeden Fall, dann meinte er nur zu mir, das sei eine einmalige Angelegenheit gewesen und so. Also mit einem Mann im Bett liegen muss ja noch nichts bedeuten, ne? Es könnte ja ein Kumpel sein, der bei ihm geschlafen hat. Aber es war eindeutig, oder wie? Das war eindeutig, ja. Wie eindeutig? Was hast du gesehen? Ja, ich habe gesehen, wie die das richtig miteinander getrieben haben. Ach, die war mittendrin und zugange. Ja, genau. Ach so. Ja, und dann, wie hat er dann aufgehört? Hat er sich sofort entschuldigt? Ist der andere weggelaufen? Was ist da passiert? Ja, auf jeden Fall, dann weiß ich nicht, ich bin runtergegangen in unserem Wohnzimmer. Mhm. Ja, und dann kam er auch sofort hinterher und meinte, Sonja, komm, das ist doch nicht so schlimm und so. Ich wollte das nur auch mal ausprobieren und so. Und das war eine einmalige Angelegenheit und er wird das auch nie wieder tun und so. Mhm. Nee, auf jeden Fall, jetzt weiß ich nicht, ob ich dir noch trauen kann oder so. Mhm. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt 3 Jahre zusammen. 3 Jahre schon. Mhm. Und bisher ist alles gut gelaufen? Alles gut gelaufen. Gute Beziehung, mhm. Guter Sex auch? Auch. Alles. Ja. Mhm. Blieb es denn bei dem einmaligen Gespräch jetzt über den Vorfall oder hat er dann doch nochmal vielleicht ein bisschen ausführlicher darüber irgendwie zu erzählen angefangen? Ja, doch. Er meinte, er hätte was getrunken an den Abend. Also er wollte eigentlich nicht, aber er hätte ihn so scharf gemacht und alles. Mhm. Ja, und ich meinte nur, es wäre keine Entschuldigung und so. Mhm. Ja, und ich weiß nicht. Jetzt bist du verunsichert, dass das wieder passieren könnte. Ja, genau. Ja. Er meinte, da würde es nicht mehr machen, aber ich glaube das irgendwie nicht. Ich weiß nicht. Hältst du es denn für möglich, dass er, oder hast du es schon so, irgendwie, man denkt dann ja wahrscheinlich ziemlich intensiv nach und lässt so einige Dinge Revue passieren, mhm. dass er schon irgendwie so eine Ambition zu Männern auch hat? Nee, ich habe noch nie was bemerkt. Mhm. Er macht auch nicht so einen Eindruck und so. Bis jetzt hatte der auch nur mal Freundinnen gehabt, mhm. von mir auch schon. Und Aber generell seid ihr euch treu geblieben? Also er hatte auch keine anderen Frauen in der Zeit? Nee, in der Zeit nicht, nein. Mhm. Nee, wann? Mhm. Vielleicht war es einmal ein Ausprobieren. Vielleicht ist es aber auch eine Geschichte, die er in sich trägt und bisher geheim gehalten hat. Ja. Das ist sehr schwer jetzt natürlich zu beurteilen. Ja, ich weiß nicht. Mhm. Deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, was ich noch machen soll. Also ich, ob ich nur trauen soll oder so. Natürlich wäre ich an deiner Stelle jetzt auch erstmal skeptisch. Aber wenn ihr 3 Jahre zusammen seid und ihr euch sehr gerne habt und lieb habt, mhm. und 3 Jahre ein Vertrauensverhältnis gewachsen ist, dann finde ich schon, dass man dieser Beziehung und dem, was da entstanden ist, auch eine Chance geben sollte. Dann ist jetzt einmal mal sowas passiert. Das ist zwar sehr irritierend für dich, klar, nachvollziehbar, aber sei skeptisch, aber gib dem Ganzen eine Chance, würde ich sagen. Ja, ich habe das auch schon versucht, aber ich habe irgendwie eine tierische Angst. Ich beobachte den jetzt nur noch. Mhm. Ich rufe ständig zu Hause an, wenn ich arbeiten bin. Mhm. Ich würde den Burschen Sonja aber auch noch mal ein bisschen in ein Gespräch vertiefen, was diese Thematik angeht. Ob das nun wirklich so ist oder ob er vielleicht doch irgendwie eine bisexuelle Neigung hat, vielleicht er früher schon mal solche Gedanken hat. Ich würde den einfach mal so ein bisschen mehr in die Thematik führen. Ja, habe ich ja auch schon mal gemacht, aber der möchte halt einfach nichts davon hören. Er sagt, das war gewesen, er macht es nie wieder, ich sollte ihn endlich trauen und so. Mhm. Und wäre so passiert. Sonja, dann lass es auch mal so stehen. Dann würde ich wirklich auch sagen, vertraue ihm nochmal. Vertraue ihm nochmal mit einer gehörigen Portion Skepsis, das ist natürlich klar und auch nachvollziehbar. Aber mach es jetzt auch nicht durch Überskepsis kaputt, die ganze Angelegenheit. Okay. Vielleicht war es wirklich eine einmalige Geschichte. Und es ist ja fast jetzt egal, ob das eine Frau oder ein Mann war, er ist ja untreu gewesen. Ja, ne? Ist untreu. Das ist ja der Punkt. Ne? Vergib ihm mal, auf dass ihr noch 3 Jahre mindestens zusammen seid. Werde ich versuchen, aber ich weiß nicht, ob das nochmal so ist wie früher. Ja, man darf natürlich dann auch nicht hysterisch werden mit der Eifersucht, ne? Und wenn du dich dazu entschieden hast, ihm eine Chance zu geben, dann zieh es auch durch und bekämpfe dann auch ein bisschen deine eigene Sache, dass du da vielleicht zu kritisch rangehst und skeptisch. Okay? Ja, okay. Viel Glück. Gut, danke. Tschüss, Sonja. Ja, tschüss. Andreas, 25. Ja, hallo. Andreas, du gehst ganz nah ans Telefon. Ja, ne? Ich bin ganz nah. Ja, dein Thema. Ja, also, als erstes bin ich mal froh, dass ich durchgekommen bin. Ja. Ich habe es schon öfter probiert, aber es ist sehr viel los bei euch immer. Kann man so sagen, ja. Ja, ich habe ein Problem und zwar, ich bin todunglücklich, weil bei mir klappt es einfach nicht beziehungstechnisch. Mhm. Überhaupt nicht? Nee. Noch nie? Ja, noch nie nicht. Also ich hatte schon zweimal eine Beziehung. Ja, eigentlich schon dreimal. Wie lange dauerte das jeweils? Das dauerte glücklicherweise 1,5 Jahre immer. Immerhin. Ja, aber... Aber? Wo liegt... Da habe ich jetzt den Pfeffer. Ja, es klappt einfach nicht mehr. Ich schaffe einfach nicht mehr, eine Beziehung irgendwie anzustreben. Es geht immer irgendwie in die Brüche. Entweder ich werde einfach sitzen gelassen, dass sich die Leute einfach nicht mehr melden bei mir. Obwohl sie es vorher beschworen haben, ja, ich rufe dich nächste Woche nochmal an. Und dann, ja, sitze ich da und warte und keiner meldet sich, auch nach 2 und 3 Wochen nicht mehr. Und einmal und nie wieder. Bist du schwul oder heterosexuell? Ich bin bisexuell veranlagt. Geht es jetzt hauptsächlich um Männer, worüber du gerade geredet hast? Das ist eigentlich... Egal, es klappt auf beiden Seiten nicht. Ja. Also bei Frauen ist es noch komplizierter für mich. Diese 3 Beziehungen, was waren das, welche Geschlechter waren das? Das eine war mit einem Mädchen und die 2 anderen waren Jungs. Und das waren Jungs, ja. Du, also Andreas, immerhin mit 25 Jahren hast du 3 Beziehungen gehabt, 1,5 Jahre. Das ist ja schon mal was. Ne? Es gibt so viele Leute, die mit 25 überhaupt noch gar keine Beziehung hatten oder auf keinen Fall so lang. Ja, aber mein ganzer Freundeskreis, die haben halt alle irgendwie eine Beziehung und... Und Faktum ist, dass die Leute im Moment, die du kennenlernst, mit denen du gerne so in näheren Kontakt kommen würdest, dass die immer wieder weg sind, wenn du näheren Kontakt haben willst. Ja. Sind es wahrscheinlich die falschen Leute, Andreas? Ich würde da jetzt das erstmal nicht so dramatisieren. Ich weiß es nicht. Also was unter Umständen auch passieren kann, das ist, dass sich eine tolle Freundschaft ergibt. Ja. Aber keine Beziehung, das wird dann auch klargestellt, ja. Und dann sage ich immer so halbherzig, naja, okay, wenigstens etwas. Andreas, wie lange bist du jetzt wieder alleine? Das werden jetzt 3 Jahre. Ja, ist natürlich eine ganz schön lange Zeit schon, ja. Ja, und ich sehne mich halt auch nach etwas mehr. Und Also, so wie du den Fall jetzt schilderst, ist es natürlich für mich überhaupt nicht möglich, da jetzt ganz dezidiert was zu sagen. Also ich habe zurzeit wieder einen in... Wie soll ich sagen, im Hintergrund und habe dem auch schon klipp und klar gesagt, was ich von ihm möchte. Und ja, er findet es zwar auf der einen Seite ganz schön, aber er hat halt das Problem, dass sein Herz für einen anderen schlägt. Andreas, ist einfach blöd gelaufen bisher. Da gibt es eigentlich gar nichts weiter dazu zu sagen, als du musst bei der Stange bleiben und darauf hoffen, dass jemand, eine Frau oder ein Mann kommt, wo es zurückfunkt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Das ist wirklich so. Und da wünsche ich dir viel Glück bei. Okay, tschüss. Thea, 38. Ja, hallo. Hi, Thea. Hallo, Domian. Ja, jetzt sind wir beide dran. Ich möchte dir gratulieren zu deiner Sendung zum ersten. Ja, danke. Und ja, mein Thema ist meine Orgasmen. Deine Orgasmen. Sprechen wir über deine Orgasmen. Ja, jetzt sprechen wir mal über meine Orgasmen. Das ist doch super scharf. Wir alle wollten... eigentlich bin ich eine ganz normale Frau. Ja. Aber ich hatte im Mai diesen Jahres ein besonderes Erlebnis. Und zwar war ich halt mit mir selber. Ich Also es war niemand dabei, wollte ich damit sagen. Ja. Und hatte, bitte? Ich habe schon verstanden, ja. Ja, und hatte von einer Freundin zwei Pornofilme ausgeliehen. Mhm. Das ist jetzt was Ungewöhnliches für mich. Ich gucke also nicht jede Woche mehr Pornofilme an, sondern es war halt mal was anderes. Mhm. Gut, und dieser eine Pornofilm, das muss aus der ehemaligen DDR gewesen sein. Das waren so Privatpaare, die ich da gezeigt haben. Ja. Und ich hatte sowas noch nie vorher gesehen. Das ist ja authentisch dann, ne? Ja, das hat so toll ausgesehen und es waren schöne Paare teilweise und also es war toll. Ja. Ja, und da habe ich mir das gemütlich gemacht. Das war schon nachts um zwei, glaube ich. Ja. Ich bin ja eh ein Nachtmensch und guck dich oft. Ja. Ich hoffe dann nach meiner Sendung. Bitte? Ich hoffe, das war dann nach meiner Sendung. Nicht, dass du parallel dazu noch Pornos guckst. Nee. Das wäre noch schöner. Also wirklich nicht. Nee, das mache ich nicht. Okay. Nee, es war schon nach deiner Sendung und ja, also dann fing das halt so an und das war so wunderschön. Und dann habe ich gedacht, ach ja, tust dir mal was Gutes an. Mhm. Ja, aber womit ich nicht gerechnet habe, dass das dann so weiterging. Also wie weiterging? Ja, dass ich immer noch Lust hatte. Also ich hatte dann Orgasmus und dann hatte ich weiterhin noch Lust. Und dann kam noch Orgasmus. Da kam noch einer. Und dann kam noch einer. Und das ging noch weiter. Wie viel? Ja, es waren circa 15. 15 Orgasmen? Ja. Tja. Also ich glaube es ehrlich. Du bist ja ein Super-Vibe. Von wegen. Thea. Nee, also ich halte mich für keinen Super-Vibe. 15 Orgasmen nach einem DDR-Porno. Ja, das aber das ja war wirklich einmalig in meinem Leben. Wie lange hat denn diese Session gedauert? Also diese Session hat 2 Stunden gedauert, aber das war ja nicht nur dieser eine Pornofilm, sondern da kam noch ein anderer. Aha. Und da ging es dann so um irgend so eine politische Sache zwischen Russland und Amerika. Im Porno. Im Porno, ja, das war so die Handlung in dem Porno, dass so sich so Spitzel getroffen haben und die haben es dann halt getrieben mit. Und das hat dir auch gut gefallen? Hat mir auch gut gefallen, ja. Also jetzt hast du im Mai, sagtest du, ne, war das? Im Mai diesen Hattest du dein Mega-Orgasmus-Erlebnis? Ja, das war mega. 15 auf einen Streich? Richtig. Und wie ist das Leben jetzt weiter verlaufen seit dem Mai bis heute? Das Leben ist ganz normal verlaufen. Ich habe jetzt auch wieder einen Freund und also damals hatte ich keinen, da war das dann schon, auch hatte ich ein bisschen. Auf wie viel Orgasmen hast du es jetzt, du gestattest die indiskrete Frage, mit deinem Freund gebracht? Nee, also bestimmt nicht auf 15, ganz und gar nicht. Nee, aber das war ganz seltsam, weil diese Orgasmen so kurz hintereinander kamen. Sowas kannte ich bisher nicht. So alle 10 Sekunden war das dann am Schluss. Mir sagen ja Frauen immer wieder, dass sie im Prinzip diese Pornofilme, die man so hinlänglich bekommt, zu primitiv finden und sie sich gar nicht vorstellen können, dass sie aufgrund dieser optischen Eindrücke wirklich erregt werden. Das ist aber bei dir nun ganz anders gewesen. Nee, das kann ich nicht sagen. Mhm. Also mir gefallen Pornofilme und ich stehe dazu und möchte auch gerne mal mit meinem Freund einen anschauen. Ja. Ja, und das regt mich an, also ich gebe das ehrlich zu. Also und dieser Freund ist jetzt relativ neu, ne? Den gibt es... Kenne ich erst 3-4 Monate. Und schaust du dir dann zwischendurch, wenn er mal nicht da ist, dann auch Pornofilme an? Nee, ich habe seit damals keine mehr angeguckt. Ach so. Irgendwie. Also es ist nicht so, dass ich jetzt da süchtig danach wäre. Wobei mich das schon wundert, wenn man einmal so ein tolles Erlebnis hatte, dann liegt es doch eigentlich nahe, dass man das gerne nochmal wiederholen möchte. Das werde ich vielleicht auch wieder tun. Ja. Also es kommt auf die Gelegenheit drauf an. Vielleicht komme ich mal auf die Idee und leihe mir ein paar aus. Kannst du das denn eigentlich dir so wirklich richtig erklären, warum du gerade durch diese Filme da so eine tiefe und große Erregung stattgefunden hat bei dir? Das zu erklären, das ist jetzt wieder schwierig. Also ich war mit mir selber zusammen. Das ist schon mal ein Grund. Ich habe mit mir das beste Vertrauen. Also gut, ich habe mit meinem Freund zusammen, ist es auch schön. Mhm. Es braucht seine Zeit, bis man jemanden näher kennenlernt. Mhm. Aber also ich weiß doch am besten, wie ich mich berühren kann. Mhm. Und von daher ist es nochmal ein anderes Erlebnis, unabhängig von einer Partnerschaft. Aber sonst kannst du dir das erklären? Nein, ich kann es mir nicht erklären. Nein, wirklich nicht. Also überhaupt nicht. Nein, wie du es jetzt gerade erzählt hast, kann ich es mir nicht erklären. Es hat bestimmt was damit zu tun, dass es da um wirkliche Paare ging in dem Porno. Das kann gut sein. Das kann ich schon nachvollziehen, dass einen das mehr anmacht als so nachgestellte, so gespielte Szenen von Pornodarstellern. Aber bei diesem zweiten Porno, da war am Schluss also eine regelrechte Sexorgie. Thea, da warst du schon in Fahrt. Da war dir das völlig egal. Genau. Also ich finde das ja ganz toll. Also wenn du wer hat schon 15 Orgasmen hintereinander? Da träumen wir ja alle nur von. Ja, also du, ich habe bei 10 dann aufgehört zu zählen. Vielleicht waren es ja sogar 16, wer weiß. Aber vielleicht waren es 17 oder 18. Vielleicht solltest du dir ja wirklich mit dem dem Freund mal zusammen so ein Ding ausleihen und das dann mal so zu dritt, also dritter, das ist der Porno, also zu zweit dann zelebrieren vielleicht. Ne? Ja, das könnte ich mir gut vorstellen, werde ich mal versuchen. Und dann werden wir nochmal telefonieren miteinander. Ja. Vielleicht bist du dann ja auf 20 oder 25. Wer weiß. Thea, alles Gute und viel Spaß weiterhin. Tschüss. Ich muss jemanden grüßen. Ja, okay. Ganz kurz, den Harold würde ich gerne grüßen. Harald. Der hört jetzt bestimmt zu. Hallo Harold, ich habe es tatsächlich gesagt. Ciao. Harold, sie hat's gesagt. Tschüss. 15 Jahre. Und wie mag er heißen? Kai. Hi. Hallo Kai. Ja, mein Thema ist, meine Mutter geht regelmäßig fremd und mein Vater weiß nichts davon. Oh, und du hast das rausbekommen? Ja, schon mehrmals. Meine Mutter, die treibt sich nur mit anderen Kerlen rum, die geht immer fremd, zweimal die Woche manchmal. Sogar. Hat sie dir das erzählt? Oder nein, hast du sie das habe ich herausgefunden. Und wie hast du das herausgefunden? Ich glaube, sie weiß nicht, dass ich es weiß. Ich habe ein Zimmer direkt neben das Schlafzimmer von meiner Mutter und meinem Vater. Und dann habe ich einmal mitgekriegt, wie sie mit einem Mann nach Hause kam, nicht einmal, mehrmals schon. Mit und ganz fremden Männern, die du nicht kennst. Ja, und da habe ich mir, ich dachte, er ist auch ein Freund oder so, kann ja sein, den ich nicht kannte. Und dann habe ich aber mal gehört, wie es da zu sich da ging. Da was passiert ist in dem Schlafzimmer. Ja, und ich habe eigentlich nicht gedacht, wollte es eigentlich nicht glauben. Ich bin auch gucken gegangen und dann habe ich es halt gesehen. Wie hast du es gesehen? Ja, eindeutig. Dass durch Schlüsselloch oder wie? Ja. Ja, hast du durch Schlüsselloch geguckt? Ja. Ich wollte wissen, was da los ist. Und das war nicht einmal, das war schon mehrmals. Und sind das immer andere Männer? Ja, nicht immer andere, aber... Passiert das denn immer bei euch in der Wohnung oder geht sie auch schon mal irgendwo sie hin? Sie geht auch öfter weg, zum Beispiel heute. Da ist sie auch jetzt immer noch nicht zu Hause. Wie kommt das denn, dass sie sich traut, dann die Männer mit nach Hause zu nehmen? Da weiß ich auch nicht, was sie sich dabei denkt. Na, ich meine auch, dann war dein Vater da mit Sicherheit nicht in der Umgebung oder es stand nicht an, dass er nach Hause kommt? Oder? Nein, mein Vater, der geht auf Montage arbeiten. Ach so. Bist du das einzige Kind? Nee, ich habe noch eine Schwester. Die Kleine? Ja, die Katrin, die ist erst 9, die kommt das noch nicht mit, die schläft, weil sie hat auch ein anderes Zimmer, ein bisschen weiter weg vom Schlafzimmer und ich glaube, die merkt das noch. Sag mal Kai, wie würdest du denn, ich meine, du bist 15 Jahre, du kriegst ja nun alles mit, ja. Wie würdest du denn so das Verhältnis beschreiben, wie du es beobachtest zwischen deinen Eltern? Ja, mein Vater, der weiß mit Garantie nichts davon, also. Nee, wie gehen die so miteinander um? Streiten die oft oder? Nee, das ist ja gerade das Schlimme, die streiten eigentlich gar nicht. Ich glaube, mein Vater würde mir noch nicht mal glauben, wenn ich ihm das erzählen würde. Hast du denn den Eindruck, dass die liebevoll miteinander umgehen? Umarmen die sich schon mal? Sind die zärtlich miteinander? Nee, das glaube ich eher nicht. Sind die eher nur das eine. Sind die eher so sachlich miteinander? Ja. Also kein Streit, aber auch keine Umarmung? Nee. Was löst das denn jetzt in dir? Welche Gefühle löst das in dir aus? Du weißt das jetzt? Was? Ja, ich finde das ungerecht, ja. Ich habe ein gutes Verhältnis mit meinem Vater und ich finde das total ungerecht gegenüber meinem Vater. Der ahnt nichts dergleichen. Hast du überlegt, es deinem Vater zu erzählen? Ja, habe ich schon, aber ich möchte nicht, dass wir auseinandergehen. Ich will nicht, dass meine Mutter das Sorgerecht oder so bekommt. Ich würde lieber bei meinem Vater bleiben. Also bist du richtig in der Zwickmühle jetzt. Ne? Ja, ich weiß nicht, was ich machen soll. Hast du denn mal darüber nachgedacht, deine Mutter anzusprechen? Ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert. Ich habe schon mal darüber nachgedacht, aber... Du kennst sie gut. Ja. Sag mal eine Mutmaßung, was du dir vorstellen könntest, wie sie reagiert. Ich weiß nicht, sie rechnet nicht damit, dass ich das weiß, aber ich weiß es halt. Ich glaube. Ich kann das gut nachvollziehen, dass du ein sehr übles Gefühl dabei hast, deinem Vater das direkt deinem Vater zu sagen. Ja. Aber du hast den engeren Draht zu deinem Vater, ne? Ja. Den magst du lieber. Ja, als zu meiner Mutter. Deswegen habe ich gerade gedacht, und daher auch meine Frage, vielleicht wäre es wirklich der richtige Weg, der richtige Schritt, dass du dich mit deiner Mutter zusammensetzt, ihr sagst, dass du, was du beobachtet hast, und ihr eben auch dein Unwohlsein klar machst und aussprichst. Und mal gucken, wie sie reagiert. Und vielleicht kommt da ja dann irgendwie eine Bewegung in die ganze Geschichte. Ja, könnte sein. Ich weiß nicht. Was meinst du denn umgekehrt, wenn... Wie bitte? Umgekehrt, wenn du es deinem Vater sagen würdest, was dann passieren würde? Würde er... Der wird erstmal richtig einen Schock kriegen. Der rechnet gar nicht damit. Die sprechen ganz normal. Und die sind... Eigentlich so, die, mein Vater meint vielleicht, weil ich weiß nicht, ob meine Mutter tut immer so, als ob sie ihn noch lieben würde, aber. Kai, red mit deiner Mutter. Ja. Red mit deiner Mutter. Ich glaube, das ist der richtige und fairere Weg auch. Mit dem Vater kannst du immer noch reden, je nachdem, wie sie reagiert. Aber es macht dir ja richtig zu schaffen und es ist für dich ein großes Thema, die ganze Sache. Ja. Ne? Und dann hast du auch ein Recht darauf, als fast beinahe erwachsener junger Mann, da mit deiner Mutter drüber zu sprechen. Es ist ja auch ziemlich dreist, dass sie dann diese Männer mit nach Hause bringt. Aber ich weiß auch nicht, wann ich sie erzählen soll, so mitten beim Essen oder so, wie ich das ansprechen soll. Nee, ich würde es auf keinen Fall in Anwesenheit der Schwester machen. Wie alt ist die Schwester, sagst du? Neun. Nein, das würde ich nicht in Anwesenheit der Schwester machen. Nein. Es wird irgendeine Möglichkeit geben, und wenn, dann bitte sie darum, dass ihr beide alleine mal eine Stunde Zeit habt oder so und du dieses Thema ansprechen kannst. Könnten Sie mir einen Rat geben, wie ich das Thema ansprechen könnte? Indem du das so erzählst, wie du es mir gerade erzählt hast. Du hast Folgendes mitbekommen und dann erzählst du das halt, was du mir erzählt hast. Du musst es ja nicht gerade mit dem Schlüsselloch erzählen. Ja. Aber das reicht ja schon aus, was du gehört hast. Ja. Wenn sie es dann ganz vehement abstreitet, dann kannst du das auch mit dem Schlüsselloch erzählen. Finde ich auch okay. Ja. Gut, dann werde ich so machen. Hast ein bisschen Schiss vor, ne? Ja, ist auch nicht. Ich würde dir aber auch noch raten, Kai, kurz gleich mit meinem Psychologen zu reden. Das geht folgendermaßen, du legst jetzt auf und der heißt Peter. Und der Peter ruft dich sofort zurück. Und dann könnt ihr das noch ein bisschen ausführlicher bereden. Ja. Ja, sollen wir das so machen? Also auflegen, gleich wirst du zurückgerufen. Lieber Kai, okay? Ich werde... Ne, du legst einfach auf und wir rufen dich gleich nochmal an. Ja, gut. Okay. Gut, tschüss. Tschüss, Kai. Tschüss. 1:30 und 25 Sekunden und jetzt machen wir eine kleine Pause. Weiter geht's. Hier ist 1 Live Domian, Talkradio aus Köln vom Westdeutschen Rundfunk. WDR Fernsehen, Radio 1 Live. Heute Nacht haben wir eine ganz offene Sendung für alle eure Themen. Was brennt euch auf den Nägeln? Über was habt ihr Lust, euch mit mir zu unterhalten? 0130 2911, Telefonnummer. Und die Faxnummer 0130 11 51 22. Conny, 21 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo. Na? Ja. Und zwar, ich habe heute erfahren, dass ich schwanger bin. Mhm. Und ich habe schon vorhin gesagt, das Problem ist, dass ich mit meinem Freund erst 3 Monate zusammen bin. Ja. Und noch beruflich noch nichts zu Ende geführt habe. Mhm. Also noch vor nichts stehe sozusagen. Mhm. Und einen ziemlichen Schock. Ihr nicht verhütet habt? Ja, genau. Ja, natürlich. Es ist ja auch ganz neu, das Thema, ne? Mhm. Nein, aber es ist halt passiert. Warst du beim Arzt heute schon? Ich war heute beim Arzt, ja. 3 Monate erst zusammen. Und ja. Der junge Mann, der weiß noch nichts davon? Doch. Der weiß es? Der weiß es, ja. Und was hat er gesagt? Ja, ja, auch schockiert, ne? Mhm. Aber wir müssen damit leben, irgendwie. Wie würdest du denn eure Beziehung beschreiben? Toll. Toll. Ja. Also ist schon richtig, ihr seid groß in ja, Love. Also, ja, ist es die schönste Beziehung, die ich bis jetzt hatte. Das kannst du so sagen. Das kann ich meine, so das sagen. Ist ja schon mal ganz schön viel wert, ne? Ja. In wievielten Woche bist du? Im ersten Monat. Im ersten Monat. Also genau, es kommt nächste Woche raus. Ja, ja. Was ist dir jetzt heute, als du das erfahren hast, alles durch den Kopf gegangen? Durch den Kopf geschossen wahrscheinlich. Viel. Erzähl mal. Erstmal, dass wir 3 Monate zusammen sind. Mhm. Dann, wie ich das schaffen soll, so. Mhm. Weil ich beruflich auch Probleme habe mit meinen Arbeitskollegen und Chef. Mhm. Also, werde ziemlich doll ausgenutzt da. Was machst du? Ich arbeite als Verkäuferin, Bäckerin. Mhm. Und ja, wie gesagt, ich habe nur 4 Tage im Monat frei. Mhm. Und arbeite so viel wie der Chef auch, aber werde so ein bisschen hintergangen. Mhm. Ja. Das spielt erstmal eine große Rolle, weil ich nervlich, also ziemlich am Ende bin. Mhm. Ja, und dann finanziell weiß ich nicht, ob ich das alleine packe. Lebst du zurzeit alleine? Ich lebe alleine. Ja. Mhm. Gibt's noch Eltern? Ja, aber hoch im Norden. Hoch im Norden, ganz ja. weit weg. Es ist interessant, meine Frage war, was dir alles durch den Kopf geschossen ist. Du hast jetzt nicht gesagt, dass du eventuell abtreiben willst. Nein. Das ist kein Thema. Nein, das ist kein Thema. Absolut kein Thema für mich. Auch kein Thema für den Freund? Ich weiß es nicht, aber er akzeptiert meine Entscheidung so. Mhm. Ich meine, er wird dran gedacht haben. Aber wenn ich sage, das mache ich nicht, dann... Aber er hat das nicht ausgesprochen. Er hat nicht gesagt, überleg dir diesen Schritt. Nicht direkt. Mhm. Er hat so gesagt, ja, das ist meine Entscheidung und alles. Und ich habe gesagt, ja, du weißt, komm ja, nicht in Frage. Es ist auch seine Entscheidung, ne? Er ist ja, ja. Auch der Vater, ne? Ja, eben, aber... Was macht er denn vom Beruf? Oh, Wachmann. Wachmann? Naja, Sicherheitsdienst, kann man das sagen. Aber auf jeden Fall, er hat einen Job und ja. Er hat nicht massenhaft Geld, aber er hat einen Verdienst. Er baut sich gerade auf, ja. Ja. Also, das heißt, wenn ihr beide euch jetzt dazu entscheidet, und das sieht ja so aus, und ihr euer beider Leben jetzt zusammenpackt, könnte man doch da was arrangieren, ne? Könnte man, ja. Aber ich habe auch die Angst jetzt, weil ich habe keine Ausbildung abgeschlossen, weil ich ja abrupt hierher gezogen bin. Mhm. Wo, in Süddeutschland irgendwo? Nordrhein-Westfalen. In Nordrhein-Westfalen, ja. Ja. Mhm. Und wie gesagt, ich komme aus dem hohen Norden und habe dann 2 Ausbildungen abgebrochen. Mhm. Du bist jetzt einfach so Verkäuferin, ne? Du bist ja. nicht in einem Ausbildungsverhältnis, nee, nee. Muss man klarzustellen, nee. Ja. Mhm. Und würdest du denn gerne noch eine Ausbildung machen? Wenn ich das könnte noch, würde ich machen, aber ich habe da auch, weil wegen Ausbildung und so, da müsste man auch Bewerbungen und so schreiben und da sind meine ganzen Zeugnisse und so. Also besitze ich nicht. Ich meine, das ist natürlich jetzt erstmal dann das zweitrangige Thema. Ja. Ne? Wenn du dich jetzt, und das ist ja nur so der Fall, du hast gesagt, ich will das Kind haben, ja. Dann geht es ja jetzt darum, wie man das am allerbesten anstellt. Ne? Das genau. ist für alle dann am besten ist. Und du hast ja ein paar tolle Sachen gesagt. Du hast gesagt, das ist die tollste Liebe, die du bisher erlebt hast. Ja. Wenn auch erst 3 Monate, na gut, aber du bist richtig verliebt in den, ja. in den Jungen. Ne? Ja. Und er hat auch nicht klar gesagt, er will das Kind nicht. Hat er ja, auch nicht. Ne? Nicht. So, und er hat einen Job, also da kann man ja doch was machen. So aussichtslos ist die Situation ja nicht. Ja, aber ein Schock ist es doch. Ja, natürlich, klar. Aber es ist dann ja auch eine Freude irgendwo, ne? Trotz aller Probleme. Ja. Ich würde euch beiden wirklich raten, Conny, setzt euch jetzt richtig schön in Ruhe zusammen die nächsten Wochen. Morgen. Und morgen, ganz genau. Und dann immer wieder und beratet, beratschlagt, wie ihr das jetzt hinkriegt. Vielleicht zieht ihr zusammen, das wäre natürlich das Allerbeste. Ja, hoffe ich mal, weil alleine schafft es natürlich das bestimmt nicht. Dann wie das mit dem Geld ist und so. Ich bin da ganz optimistisch. Es gibt, guck mal, wenn das jetzt ein Freund wäre, in den du gar nicht verliebt wärst, dann wäre es wirklich schlimm. Ne? Aber ja. so ist so der emotionale Background ja auch da. Mhm. Ja, redet mal richtig intensiv miteinander und bastelt mal an der Zukunft. Ja, die Zukunft ist ja jetzt. Die beginnt jetzt, ne? Die beginnt jetzt, ja. Conny, dir. Dem kleinen Wesen, was da wächst, und deinem Freund alles Gute. Alles klar, tschüss. Danke auch so. Ja, tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich die Steffi und die ist 23. Ja, hallo. Hi. Ja, also als erstes möchte ich kurz der Conny noch sagen, dass ich es ganz toll finde, dass sie das Kind auftragen will. Ja. Weil da gibt es ja viele Leute, die den Mut da nicht haben. Ich habe ein ganz anderes Problem, und zwar hängt mein Leben irgendwie momentan so in der Luft. Ich habe vor 3 Monaten meine Ausbildung abgeschlossen als Fleischfachverkäuferin. Ja. Habe dann kurz danach meine Verlobung gelöst mit meinem damaligen Freund. Mhm. Und seitdem kriege ich irgendwie kein Bein mehr an die Erde. Ich habe mich beworben, ich bin ziemlich gepierst. Man hat mich halt nicht genommen. Und aber die Ausbildung, um es nochmal zu unterstreichen, die ist abgeschlossen. Die habe ich abgeschlossen, die habe ich mit 3 bestanden. Ja, aber der Freund ist weg. Den habe ich, also da habe ich Schluss gemacht. Und halt. Du bist gepierst. Ich bin gepierst, und an sich ist es nicht mein Problem, weil ich stehe dazu und ich finde es einfach ja geil, echt. Also wo bist du denn gepierst? Ich habe halt einen Unterlippenstift, ein Augenbrauenpiercing, 2 Nasenstecker. Mhm. Ein Zungenpiercing. Oh, eine ganze Menge. Ja, und die Ohren halt. Also wenn du hinter der Fleischertheke stehst, erschrecken die Leute unter Umständen, die da einkaufen, die Würstchen kaufen wollen. Ja, also ich muss sagen, bei mir in der alten Firma war es halt so, auch die älteren Leute, das Negativste, was ich gehört habe, war jeder so, wie er meint. Mhm. Bloß ist es halt so, die haben mich deshalb nicht übernommen. Mhm. Ich habe auch gar nichts dagegen, ich kann das akzeptieren, wenn man mich im Fleischbereich nicht einstellt. Aber es muss doch irgendwas geben, wo ich nicht so den Kundenzulauf habe. Da haben dann die Chefs selber was dagegen. Mhm. Und es ist nicht nur in der Firma so, also dass ich jetzt keine Arbeit finde. Es ist auch so, wenn ich jetzt in die Disco gehe oder ich gehe auf irgendeine Party. Es ist generell so, seit ich diesen Unterlippenstift noch dazu gekriegt habe, seitdem ist vorbei. Also ja. Die reden nicht mehr mit mir und. Wirklich? Ja, wobei ist so. In der Disco es wahrscheinlich da cooler zugeht, ne? Als denn im Fleischerfachgeschäft. Ja, also ich muss dazu sagen, ich wohne hier im 16.000 Einwohner-Dorf. Wie viel? 1000? 1000 Einwohner? 16.000. Ja, ist schon klein, ja. Kleinstadt, ja. Komme ursprünglich aus Hannover und habe hier sowieso schon immer Probleme gehabt, mich anzupassen. Und diesen Unterlippenring, den habe ich mir halt erst machen lassen an dem Tag, als ich Prüfung bestanden habe. Mhm. Weil ich hatte so ein beschissenes Ausbildungsverhältnis, auf gut Deutsch, dass ich mir gesagt habe, ey, ich zieh einen Kittel aus, ich gehe nach Hause, ich schmeiß den. Steffi, hast du gerade gesagt, dass deine Firma, wo du die Ausbildung gemacht hast, dass die dich deshalb nicht übernommen haben, oder war das von vornherein schon klar, dass du nach der Ausbildung da nicht weiter arbeiten kannst? Also ich sollte zuerst sowieso nicht übernommen werden. Und dann haben die aber halt gesehen, dass ich ein sehr gutes Kundenverhältnis habe. Und dann war das im Gerede, aber dann hieß es nachher, es ginge nicht wegen meinem schlechten Ruf, den ich in der Firma schon hatte, durch dieses Piercing. Mhm. Es gab ja wegen dem Augenbrauenpiercing schon so ein Theater. Also ich habe mir da schon immer gedacht, dass die Fleischereibranche doch sehr konservativ eher ist, ne? Ist es auch. Mensch, was machen wir jetzt? Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten. Entweder die Pierce-Geschichten müssen raus. Ja, das ist es eben. Ich stehe dazu und ich möchte auch. Du möchtest das gerne haben, das ist dein Ding, ist ja auch verständlich und es macht dir Spaß. Ja. Aber offensichtlich ist das sehr schwierig, beides unter einen Hut zu kriegen, ne? Dann halt hinter der Theke zu stehen und Fleisch. Ich müsste ja nicht unbedingt das machen. Also ich wäre auch bereit, irgendwas anderes zu arbeiten. Bist du denn auch bereit, aus deinem Dorf, aus deinem Ort da rauszugehen? Also ich will auf jeden Fall hier weg, weil es ist so erzkonservativ, ob das meine Nachbarn sind oder irgendwelche Leute in der Stadt. Steffi, dann starte doch mal eine ganz große Bewerbungsaktion in mehreren Großstädten in Deutschland, die du gut findest. Ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere Meister oder wer da immer entscheidet, ein bisschen anders drauf ist, weil die mit diesen Leuten ja auch, die gepierst sind oder die so aussehen, halt auch konfrontiert werden ständig. Du ziehst vielleicht auch den Kundenkreis der Gepiersten dann an. Ja, das hatte ich ja eigentlich auch argumentiert damals, aber es kam einfach nicht. Ja, aber so viele gibt's ja auch nicht in eurem Nest da. Nee, wie gesagt, es ist halt in der Disco dasselbe. Früher habe ich überhaupt keine Probleme gehabt, jemanden kennenzulernen, wenn ich mich da jetzt hinstelle und Steffi, das ist das alte Lied. Wenn man ein bisschen aus der Reihe tanzt, ne, dann ist man am allerbesten aufgehoben in großen Metropolen. Das ist leider Gottes immer noch so und das trifft dann auf dich auch zu, wenn du keine Konzessionen machen willst. Also ich möchte es wirklich behalten und ich muss auch ehrlich sagen, es treibt mich eigentlich schon seit Jahren weg. Ich habe mir geschworen, ich mache meine Ausbildung und danach ziehe ich weg. Geh nach Berlin. Einfach, ne? Ja klar, natürlich. Aber das musst du dann halt in Kauf nehmen, ne? Die Unannehmlichkeiten, da was zu suchen. Geh nach Berlin. Ja, das heißt Unannehmlichkeiten. Wenn ich mich da jetzt bewerbe so und die sagen, wir würden sie nehmen, ja, wo wohnen sie denn? Ja, in Treten. Gut, dann muss ich mir eine Wohnung in Berlin suchen. So ist das ja. Ja. Dann nehmen die Tech-Mac, ne? Dann kannst du ja erstmal vielleicht irgendwo ein WG-Zimmer versuchen zu organisieren. Da gibt es schon Mittel und Wege, in den großen Städten. Ich wünsche dir dabei viel Glück. Erobere die Metropolen in Deutschland, Steffi. Irgendwann werde ich meine Wurst kaufen und dann wird Steffi mich bedienen, die total gepierst ist. Ja, dann kriegst du sogar ein gratis Wiener Würstchen. Und da ist vielleicht das Wiener Würstchen auch gepierst. Können wir machen. Können wir auch machen. Steffi, alles Gute, viel Glück. Okay, danke, tschüss. Ciao. Florian, 19. Jo. Also, wie gesagt, ich habe das Problem, dass ich einfach so an Kleptomanie leide und einfach fast alles mitnehme, so was ich so sehe. Mhm. Und das sind, wie gesagt, dann nicht so kleine Sachen wie ein Schlüsselanhänger oder so. Manchmal Geld oder das Schlimmste war mal ein Auto oder Autoradio oder so. Wie, ein ganzes Auto? Ja, ja. Du hast ein ganzes Auto mal so mitgehen lassen, das ist dann aber schon großzügig, Kleptomanie genannt, ne? Hast du es geknackt, oder wie? Ja, ja, geknackt, dann rumgefahren und so. Mhm. Und ich weiß einfach mal nicht, wie ich davon wegkommen soll, wieder. Also das ist einfach... Also in der Regel sind es aber Kleinigkeiten, die du mitgehen lässt. Ja. In Kaufhäusern, Supermärkten und so. Zum Beispiel, ja. Mhm. Also wie gesagt, zum Beispiel beim Einkaufen wie an der Kasse, das ist schon ganz normal, dass ich eine Schachtel Zigaretten oder so mitnehme. Mhm. Nimmst du die mit? Also, nimmst du die mit, weil du gerne diese Zigaretten rauchst und damit dann auf die Art und Weise Geld sparen willst? Oder ist das einfach so ein Trieb, dem du gar nicht Herr werden kannst? Ja, richtig. Also meistens habe ich das Geld dafür, die Zigaretten. Also da sterbe ich die 5 Mark weniger. Plus, das mache ich eigentlich manchmal mehr groß bewusst oder so. Was machst du vom Beruf? Im Moment bin ich beruflich mache ich eigentlich gar nichts. Ich mache nebenbei, also bei den Garden Angels arbeite ich. Mhm. In Berlin? Ja. Mhm. Das ist so eine Schutztruppe, ne? Erklären wir mal. Ja, richtig. Und patrouillieren. So. Wobei man da ja kein Geld verdienen, ne? Soweit ich informiert bin. Nee. Das ist so ehrenamtlich, ne? Ja. Ja. Und bist du denn schon mal erwischt worden von der Polizei? Ja, ja. Also einmal saß ich dafür 34 Stunden an U-Haft. Mhm. Und so, und hab schon gemerkt, dass es ziemlich schlimm ist, oder? Mhm. Also ich habe auch keine richtige Lust, also was heißt richtige Lust, eigentlich gar keine Lust, da irgendwie mal zu sitzen oder so. Die Gefahr lauert natürlich, ne? Die schwebt, ja. Das schwebt über dir. Ja, als du das Auto geknackt hast, wie ist das denn ausgegangen? Mit einem Schraubenzieher, also. Nee, wie das ausgegangen ist. Ach so, ausgegangen? Ja. Mhm. Nee, nicht wie das Auto aufgegangen ist. Hat man dich da erwischt? Da wohnen wir dann, sind dann normal, also war mit einem Kumpel, dann sind wir dann normale Hauptstraße lang gefahren und so mit 80 oder so nachts mit auf der Straße, also war total leer und da kam dann aus dem Auto aus einer Querstraße ein Auto rausgeschossen, hat uns die Vorfahrt genommen und wir sind da eben genau reingefahren in das Auto, weil wir nicht mehr so schnell bremsen konnten. Okay. Und naja, war das Bein, also mehr oder weniger, also uns ist nicht passiert, aber ein Riesenbeute in beiden Autos. Mit dem geklauten Auto, ne? Und dadurch konnten wir ja nicht zu dem Typen da hingehen, dem das Auto gehörte, der uns da angefahren ist, sagen, dass er da jetzt schuld ist und so, sondern wird dann schnell aus dem Auto gestiegen und abgehauen. Also Fahrerflucht dann auch noch? Ja, na, nicht mit dem Auto, weil ja, gut, dann nicht mehr ist. Aber man hat dich nicht erwischt deshalb? Doch. Doch? Na, dann sind ein paar Querstraßen weiter, dann kamen da die Zisten. Und haben uns dann eben angehalten und konnten uns gleich die Tat nachweisen und deshalb saß ich dann da auch. Das war das. Ja. Das war die schlimmste Sache bisher, ne? Ja, die schlimmste, Du bist 19, wie lange geht das schon so? Also seit 13 oder so. So lange schon? Ja, so lange schon. 13 bin ich zu Hause ausgezogen, da fing es eigentlich an. So. Florian, also ja. zwei Möglichkeiten. Entweder du durch richtige Disziplin, durch richtiges sich selbst in den Hintern treten, kriegst du das alleine in den Griff. Ja. Oder aber, wenn das, ich meine, das gibt es ja nur wirklich auch als Krankheitsbild, dass jemand zwanghaft Dinge irgendwie immer wieder mitnehmen muss. Du musst dich von einem Fachmann beraten lassen. Zu dem ersten Punkt, hast du den Eindruck, dass du es alleine schaffst? Noch? Mhm. Naja, das denke ich eigentlich so. Denke ich nicht, wenn das seit deinem 13. Lebensjahr schon so läuft. Ja, wie gesagt, also ich war schon mal für kurze Zeit beim Therapeuten und das hat aber absolut nicht gebracht für mich irgendwie. Das war ein schlechter Therapeut. Pass auf, du telefonierst jetzt gleich mit meinem Psychologen nochmal. Du legst auf und du wirst gleich von Peter angerufen. Ja. Und dann bekakelt ihr das nochmal, okay? Super, okay. Alles Gute, viel Glück. Okay, dann. Tschüss. Tschüss, Florian. Guido ist dran und der ist 28 Jahre alt. Ja, genau. Hallo, Domian. Hi. Hi. Meine Geschichte ist folgende. Und zwar bin ich voriges Jahr umgezogen in eine eigene Wohnung. Also da war ich 27. Und mit meinem Umzug, wo ich ein Telefon bekommen habe, hielt der Telefonterror bei mir Einzug. Mhm. Und zwar habe ich Anrufe bekommen bis zu, ja, so 64 Mal war, glaube ich, das Maximum an einem Tag. Und da war halt immer irgendwie, waren am Anfang nur Geräusche dran und irgendein Piepen. Mhm. Also der hat so mit der Tastatur rumgefummelt und was weiß ich nicht. Und dann hat er irgendwann sich gemeldet mit einer ziemlich krächzenden Stimme. Und die konnte ich am Anfang auch irgendwie überhaupt nicht einordnen und auch nicht verstehen. Mhm. Bis ein Freund mich dann halt irgendwie da hingebracht hat, dass der sogar Worte sagt. So. Und dann hat er auch irgendwann deutlicher gesprochen. Mhm. Und der ruft jetzt seit, ja, jetzt haben wir bald den 27. November, dann wäre es genau ein Jahr. Und der ruft regelmäßig an. Seit einem Jahr. Und der... Also der ist jetzt keine unmittelbare Bedrohung für mich oder so, also so sehe ich das nicht. Aber eine extreme Nerverei, ne? Ja, wobei ich bin mit drauf eingegangen, auf diese Nerverei. Also ich unterhalte mich schon mit ihm. Was unterhältst du dich mit dem? Der erzählt mir die verrücktesten Geschichten. Am Anfang hat er mich bedroht und mir erzählt, ich soll mal da und dort hinkommen. Mhm. Und wir würden uns dort treffen und dann würde mir was passieren. Und ja, ich bin jetzt nicht irgendwie so der ängstliche Mensch, auf jeden Fall bin ich darauf eingegangen. Und der Typ, der war auch an diesem Ort, wo wir uns treffen wollten, wohl da. Mhm. Ich habe da noch einen Freund mitgenommen. Und ja, der hat uns beobachtet. Aber du hast ihn nicht erkannt? Ja, nein, ich habe keine Ahnung, wer es ist. Mhm. Der Gag ist aber, er bekommt alles über mich irgendwie raus. Das heißt, es könnte sein, dass es ein guter Bekannter ist. Mhm. Und du kannst ihn an der Stimme nicht identifizieren? Ich kann ihn an der Stimme überhaupt nicht identifizieren, weil entweder verzerrt er sie oder verstellt sie total. Wie kommt es denn jetzt, wie oft kommt es in der Woche vor, dass er dich anruft? Täglich. Täglich? Täglich. Und täglich redest du mit dem? Ich habe einen Anrufbeantworter. Wenn ich keinen Bock auf ihn habe, gehe ich einfach nicht dran. Mhm. Allerdings, wenn er nerven will, dann nervt er so ja, permanent, dass ich halt manchmal den Hörer daneben legen muss, weil dann auch ständig mein Anrufbeantworter klappert. Aber es kommt schon vor, dass du, sagen wir mal so ein, zwei Mal in der Woche mit ihm redest? Nö, öfter. Öfter sogar. Im Moment, also ich war jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen krank. Ja. Und da lasse ich mich dann auch mehr drauf ein. Ja, aber was, sag noch mal ein paar Beispiele, über was ihr euch dann unterhaltet. Ach, der erfindet den größten Unsinn. Der bestellt mich ständig irgendwie mit einem Freund irgendwo hin oder der verfolgt mich auch. Also das geht über den Telefontower eigentlich hinaus. Der kann mir zum Beispiel meine Freunde beschreiben, der kann mich beschreiben, der weiß ungefähr... Also er redet dann auch immer sehr viel über dich. Ja, klar. Ja. Nun ist es natürlich ziemlich abgefahren, dass du dich darauf eingelassen hast. Ne? Warum? Keine Ahnung, ich fand es am Anfang einfach nur interessant. Ich saß hier so erstmal allein in meiner neu eingerichteten Wohnung und ich habe keine Ahnung gehabt, so was der eigentlich von mir wollte. Mhm. Und nach so zwei Monaten oder so habe ich gemerkt, der ist halt keine unmittelbare Bedrohung. Mhm. Am Anfang war mir schon ein bisschen mulmig. Wie empfindest du das denn heute? Eher lästig? Oder hast du dich engagiert mit deinem Telefon? Ich weiß gar nicht, wohin mich das noch so führt, weil das scheint eine endlose Geschichte zu sein. Mhm. Also was mich halt ein bisschen wirklich nervt oder manchmal auch beunruhigt, ist, dass er unheimlich viel rauskriegt. Der bekommt zum Beispiel, ich habe mir eine neue Nummer geben lassen und die hatte der innerhalb eines Tages, obwohl die nirgendwo erschienen war, wieder raus. Und ich weiß noch genau, wen ich in den ersten Tagen, in den ersten 5-6 Tagen die Nummer gegeben habe. Ja gut, dann kannst du es doch rekonstruieren, wer es eventuell sein könnte. Ein sehr eingeschränkter Kreis war das. Ja gut, aber aufgrund dieser Einschränkung kannst du doch spekulieren, wer es eventuell sein könnte. Nein, kannst du nicht. Die Leute, die in Frage kommen, da ist ausgeschlossen. Ja, offensichtlich ja nicht. Es kommen die ja dann in Frage. Ne? Irgendjemand wird es sein. Wie soll es weitergehen? Keine Ahnung. Also irgendwo merke ich aber auch, dass du ein bisschen Spaß hast, mit deinem Telefonterroristen da irgendwie in Verbindung zu stehen. Ja, klar. Das kann ich nicht von der Hand weisen. Schmeichelt dir das auch ein bisschen, weil du wirst ja sehr wichtig genommen dadurch. Du bist ja irgendwie der Star dann da. Ne? Er weiß alles über dich. Die ganzen Leute, die mich kennen, die wissen von dieser Geschichte, die kriegen das auch mit, wenn die hier reinkommen oder so und ich habe mal Besuch, dann geht das Telefon ja auch. Guido, versuch doch mal, dich mit ihm zu treffen. Da habe ich schon... Passier das doch mal. Ach, habe ich schon so oft. Der ist aber auch gekommen. Der konnte mir dann sogar sagen, wo ich saß. Ja gut, aber er hat sicher nicht zu erkennen. Zu erkennen gegeben, ja genau. Das tut er irgendwie grundsätzlich nicht. Mhm. Also, entweder musst du eine Fangschaltung schalten, wenn dem ein Ende setzen willst, oder du musst es weiter auf die Spitze treiben und irgendwie ran dir was Kluges ausdenken, dass du ihn doch zu fassen mal bekommst. Draußen irgendwo... wo er dann auch ist, wo du ihn dann wirklich erkennen kannst. Ja, aber ich frage mich die ganze Zeit, woher diese Ausdauer kommt. Das ist ja schon keine Ahnung. Normal, ne? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht. Nee, ich auch nicht. Also ich meine, ich weiß nicht, wer es sein könnte, ne? Ich auch nicht, Guido. Grüß ihn mal von mir, sag mal, er soll das sein lassen. Ist ziemlich dämlich. Tschüss, Guido. Jo, alles klar. Mike, 24. Ja, hallo. Hallo, Mike. Ja, also ich habe, wie gesagt, schon, wie ich vorher schon gesagt, das Problem, dass meine Freundin, von der ich mich vor kurzem getrennt habe, angeblich einen Pornofilm gemacht hat. In dem Sinn, ich habe sie, also ich habe sie, wir hatten Streit, ja. Mhm. Und naja, dann habe ich sie halt rausgeschmissen aus der Wohnung. Mhm. Und vor ein paar Tagen hat mir ein guter Freund erzählt, dass sie bei einem Casting war. Mhm. Und bei dem Casting werden halt so Filme gemacht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das jetzt nur ein Erotikstreifen ist oder wirklich ein Hardcore-Porno. Und aber diesen, also während ihr zusammen wart, ist da diesbezüglich nichts gelaufen? Nee, Quatsch, nein. Du hast das jetzt gehört, dass sie bei einem Porno, Soft-Porno-Casting mitgemacht hat. Ja. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das jetzt... Aber ihr seid schon getrennt, ne? Mehr oder weniger. Also ich meine, ich hänge noch an ihr. Also ich habe sie rausgeschmissen, weil mit der Kragen geplatzt war. Also warum hast du sie rausgeschmissen? Wir hatten Streit wegen der Kleinigkeit. Ich weiß nicht, es war auch... Es ist alles so zusammengekommen. Mhm. Ich weiß wie lange wart ihr zusammen? Noch ein halbes Jahr erst. Mhm. Und jedenfalls hat mir dieser Freund erzählt halt, dass sie da so was in der Art gemacht hat. Und ich habe sie eine Woche darauf später getroffen. Mhm. Und ich habe sie darauf angesprochen. Und ich wollte halt nur die Wahrheit wissen. Und sie hat halt irgendwie... hat so gesagt, dass sie macht, was sie will und dass ich hier nichts zu sagen habe und hin und her und ja. Ja, und daraufhin bin ich nach wie vor im Unwissenden, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass sie so ein Blödsinn machen würde. Aber auf der anderen Seite, wieso hat sie dann so forsch reagiert und so? Mike, ich verstehe nicht, es geht dich wirklich nichts an, was die Frau macht. Es geht mich nichts an, so ist es meine Freundin. In dem Sinn, dass ich will sie ja noch. Also ja gut, aber sie will dich offenbar nicht, ne? Ich weiß es nicht. Das ist auch du hast sie rausgeschmissen. Du hast sie rausgeschmissen und du willst der Frau Vorschriften machen, was sie, wie sie ihr Geld verdienen soll. Gut, nein, ich wollte mich entschuldigen, weil es ist kein Gespräch möglich gewesen in der Beziehung. Ich weiß nicht. Ich habe sie halt angesprochen, sowas. Als du sie rausgeschmissen hast, wie hat sie sich denn da verhalten? Ja, geschrien halt, ich wäre ein Idiot und so. Mhm. Ja, und war halt nicht schön, war wie halt ein Streit. Hast du denn den Eindruck, dass sie noch in irgendeiner Weise in dich verliebt ist? Frage. Ich weiß nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, weil das war so perfekt irgendwie alles. Es hat die ganze Zeit gut geklappt. Naja, so lang war die Zeit ja auch nicht, ne? Ja, aber 6 Monate, ich meine, wir waren... Also meint die Frau kriegst du auf keinen Fall zurück, indem du ihr jetzt da große Vorhaltungen machst. Wenn, dann musst du das schon auf eine andere Art und Weise machen, dass du wieder versuchst, Kontakt aufzubauen. Und dann kann man über dieses Thema sprechen. Aber jetzt gleich sie wieder anzubaggern und in die Vorhaltungen zu machen, ist natürlich das Falscheste, was du überhaupt anstellen kannst. Ja, nur es geht ums Prinzip. Ich meine, soll ich mich jetzt dafür entschuldigen, dass sie einen Porno gedreht hat? Das ist jetzt gar nicht das Thema, ob sie da eventuell ein Casting gemacht hat. Das Thema ist erstmal, ob ihr wieder zueinander kommt. Aha, ja, nur ich habe eigentlich keine Lust mit Mädchen zusammen sein, was sich manche Jungs dann am Wochenende reinziehen. Na gut, ja, klar. Deswegen solltest du das vielleicht erst solltest du mal klären, wie die Gefühlslage ist. Aha. Das ist erst das allererste. Wie, ich finde, es hört sich so an, als wäre da überhaupt nicht mehr viel gebacken und du dich im Nachhinein in deiner Ehre da gekränkt fühlst, dass deine Ex-Freundin jetzt Pornos dreht. So hört sich mir das eher an. Ja, hast du denn schon mal Ex-Nächsten? Was? Hast du denn schon mal Erfahrung gemacht mit solchen Sachen? Nein, aber darum geht's doch gar nicht. Ruf die Frau an und versuche mit ihr nochmal ins Gespräch zu kommen. Mhm. Und je nachdem, wie das abläuft, dann kannst du deine Entscheidung treffen. Okay? Ja, na gut. Viel Glück. Jetzt ist die Patricia dran und die ist 14 Jahre alt. Hallo. Patricia, hi. Ja, genau. Hallo. Und zwar, ich fange mal von ganz vorne an, ja? Letztes Jahr, irgendwie im Winter oder so, habe ich einen Jungen kennengelernt. Mhm. Und ich bin dann, ich bin dann mit dem losgezogen, kam mit dem zusammen. Und irgendwie nach einer Woche, dann habe ich mit ihm Schluss gemacht, weil er mir einfach so anhänglich war. Und ich bin da so, irgendwie, ich bin dann, ich weiß nicht, ich fühle mich ziemlich eingeengt, wenn jemand zu mir sagt, ich liebe dich. Hey. Ja, ich weiß. Wie alt war der Junge damals? Wie bitte? Wie alt war der Junge damals? Er war damals 16. Also schon älter als du, du warst 13 da, ne? Ja, genau. Mhm. Und jedenfalls habe ich dann nach einer Woche Schluss gemacht und er war dann halt auch ziemlich traurig, weil irgendwie habe ich dann auch gehört, er soll mich wohl wirklich geliebt haben und so. Ja, und dann irgendwann war meine Freundin mit ihm zusammen, von der er davor irgendwann mal was wollte. Mhm. Und dann war er so unerreichbar für mich und dann wollte ich ihn wieder haben. Mhm. Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Und dann kam ich halt irgendwann mit ihm zusammen, vielleicht einen Monat, keine Ahnung, kam ich dann wieder mit ihm zusammen. Und das war der Tag, an dem wir zusammenkamen, da meinte er schon wieder, ich liebe dich. Mhm. Und da habe ich schon wieder so auf Abwehr, so, nee, lass mich bloß in Ruhe, so nach dem Motto. Und Patricia, unsere Zeit rennt so ein bisschen weg. Bring's mal auf den Punkt, wie der Stand der Dinge jetzt aktuell heute ist. Okay, also heute will ich wieder was von ihm. Aber ich habe vor ein paar Wochen habe ich einen anderen Jungen kennengelernt. Mhm. Und ich kann mich nur nicht entscheiden. Wenn ich den Jungen sehe, mit dem ich schon zweimal zusammen war, dann will ich ihn haben. Aber ich weiß nicht, wie das ist, wenn ich den anderen sehe, weil der ist auch total nett und total toll, aber ich höre halt immer, dass er ein Arschloch ist und ziemlich arrogant. Also, beschäftige dich doch erstmal ein bisschen mehr mit diesem neuen Jungen, den du da kennengelernt hast, ja, um dir auch eine Meinung zu bilden. Das finde ich ja wichtig. Das meinte meine Freundin auch, ich soll mir Zettel nehmen und Pro und Contra und wer die besten Pros hat, den soll ich nehmen. Ja, aber triff dich mit ihm, mach was mit ihm zusammen, rede, bequatsch viel Sachen, um ein Gefühl für ihn zu kriegen. Und dann kann man ja viel leichter entscheiden. Mhm. Ich glaube, diese alte Geschichte kannst du vergessen. Da ist das hier schon so hin und her. Vielleicht ist das Neue interessanter, aber beschäftige dich erstmal damit, würde ich so sagen. Ja, bloß noch mal ganz kurz, ja, das Dumme ist, ich hatte wegen dem zweiten Mal hatte ich ziemlich Stress mit einer Freundin, ja, weil sie ist ziemlich gut mit meinem Ex-Freund dann, also sie war ziemlich gut mit ihm befreundet, ja, und da hatte ich totalen Stress mit ihr und ich weiß jetzt nicht, ich möchte nicht schon wieder Stress mit ihr kriegen, weil ist sie auch scharf auf ihn, Lilly? Nein, sie ist einfach nur gut mit ihm befreundet. Ja, das ist aber kein Grund. Also wenn er sich für dich interessiert, dann würde ich da nicht so keine große Rücksicht auf die Freundin nehmen. Ja. Patricia, wir müssen Schluss machen. Ja. Toll, viel Glück. Ja, danke. Tschüss. So, Freunde, das war's für heute und für diese Woche. Ich bedanke mich bei meinem Team, bei Gerald Baas, bei Wolfram Spikowski, bei Roland Lohr, bei Leo Scholten, Achim Kretschmer, Ben Fritz, Katrin Heckmann, Henning Kaiser und Peter Ofsianowski. Und unsere Themen nächste Woche, Dienstag auf Mittwoch, heißt das Thema Ich habe mich prostituiert und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Verzeih mir, bitte. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis Montag. Ciao.